Упражнение 30, страница 61. W. In die neue Gaststätte. Nicht weit von der Straßenbahnhaltestelle, Kulturhaus. Am Sonnabend um 3 Uhr. Zu einem freien Tisch am Fenster. Die Auswahl der Gerichte. Kalbsbraten mit Kartoffeln. Eine Flasche guten Wein. Mit großem Appetit.